Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott mich an. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Alle, die mir sind verwandt, Gott, lass wohnen deiner Hand. Alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Kranken Herzen sende Ruhe, nasse Augen schließe zu. Lass in deiner Engel Wacht sanft uns ruhen diese Nacht.